Kundgabe 3278. Empfangen durch Bertha Dudde am 3. und 4.10.1944. Sündenschuld. Gottes Erbarmung. Sühneopfer. Ein gehäuftes Maß von Sünden lastete auf der Menschheit, als Jesus Christus zur Erde niederstieg, um sie zu erlösen. Dies ist nur denen begreiflich, die um den Anlass des Erdenlebens als Mensch und um Sinn und Zweck der Schöpfung wissen. Denn diese wissen, dass der Mensch um der Sünde willen den Gang durch die Schöpfung zurückgelegt hat und nun im letzten Stadium sich frei machen soll von ihr, um wieder endgültig zu Gott zurückzukehren, von dem er uranfänglich seinen Ausgang nahm. Die Sünde aber fesselt den Menschen auf der Erde. Die Sünde versperrt ihm den Weg zu Gott. Sie macht die Kluft zwischen den Menschen und Gott unüberbrückbar. Und also macht die Sünde den Zweck des Erdenlebens zunichte. Sie stößt den Menschen wieder in die tiefste Tiefe zurück, aus der er sich durch den Gang, durch die Schöpfung schon emporgerungen hatte. Vor der Niederkunft Christi war die Menschheit voller Sündenschuld, denn sie erkannte Gott nicht mehr. Sie war in finsterster Geistesnacht. Sie war bar jeder Liebe und ohne jegliches Streben nach Vollkommenheit. Sie war in weitester Gottferne und daher in größter Gefahr, in den Abgrund zu versinken. Das heißt, ohne Erkenntnis und ohne Liebe den Weg zu gehen, der nach unten führt, in die ewige Verdammnis. Es äußerte sich diese Gottferne in einem Lebenswandel, der völlig den göttlichen Geboten widersprach. Es war ein Wandel der göttlichen Ordnung widersprechend. Es war ein Leben in offensichtlichster Ich-Liebe. Und ein solches Leben war voller Sünde und gänzlich wider Gottes Willen gerichtet. Und es konnte ein solches Leben nimmermehr den Menschen die Freiwerdung eintragen und ein seliges Leben nach dem Tode, sondern ein geistiger Tod war die Folge, ein Zustand im Jenseits in äußerster Qual, der ewig nicht beendet würde, weil die Gerechtigkeit Gottes für jede Sünde Sühne fordern musste und die Sündenschuld der Menschen schon ins Unermessliche gestiegen war, so dass es für die Wesen hoffnungslos war, jemals in die Nähe Gottes zu kommen. Die Gottferne aber bedeutet für das Wesenhafte Kraftlosigkeit, Ohnmacht, Finsternis und endlich Verhärtung seiner Substanz. Es bedeutet für das Wesen geistigen Tod, ein Zustand, der weitaus schlimmer ist als das Nichtsein, das Ausgelöschtsein. Doch ein Vergehen des Wesenhaften ist unmöglich. Also sind auch die Qualen dieser Wesen über alle Vorstellungen unerträglich und nie endend. Und dies erbarmte die ewige Gottheit, und sie kam der sündigen Menschheit zu Hilfe, indem die ewige Liebe sich in einem Menschen verkörperte, der nun in seiner alles umfassenden Liebe die Sünden der Menschheit auf sich nahm, der also die Menschen freimachte davon, indem er für die Sündenschuld Buße tat, indem er Gott ein Opfer darbrachte als Sühne, der sich selbst, das heißt, sein Leben hingab, um jenen die Freiheit wiederzugeben, um ihnen das Reich Gottes zugänglich zu machen, das nur betreten werden konnte in völliger Reinheit, ohne Sünde. Er also erlöste die Menschheit von der Sündenschuld. Er nahm alle Schuld auf sich. Er litt unsäglich darunter und opferte sein Leiden und Sterben am Kreuze der ewigen Gottheit auf, um ihr Genugtuung zu geben, um einen gerechten Ausgleich zu schaffen für die Menschen, auf dass sie sich wieder Gott nahen konnten. Und Gott nahm das Opfer des Menschen Jesus an. Er vergab den Menschen die Sündenschuld um Jesu Christi willen, und die Pforten des Himmelreiches öffneten sich für alle, die sein Gnadengeschenk annahmen. Er erlöste die Menschheit von der Sünde und ihrer Schuld. Er bot ihnen die letzte Möglichkeit, ihren Erdenlebenszweck zu erreichen. Seine übergroße Liebe suchte alle Hindernisse, den Menschen aus dem Wege zu räumen, die ihnen den Zugang zur ewigen Heimat versperrten. Das größte Hindernis aber war die Sünde, denn sie beraubte den Menschen seiner Kraft und seines Willens. Es war dies die Folge der Sünde, dass die Menschen kraft- und willenlos am Boden lagen und sich von selbst nicht erheben konnten, weil die Last der Sünde sie niederdrückte. Und deshalb nahm Jesus Christus ihnen diese Last ab. Er bürdete sie sich selbst auf und trug sie zum Kreuz, um nun durch seinen Tod zu büßen für die Sündenschuld der Menschen. Die durch Jesus Christus frei gewordene Menschheit konnte nun sein Opfer annehmen, aber auch verschmähen. Das Erlösungswerk ist vollbracht, und zwar für alle Menschen. Doch wider ihren Willen wird Gott niemals ihnen die Gnaden des Erlösungswerkes aufdrängen. Verlustig aber gehen sie ihrer, so sie kein Verlangen danach tragen, erlöst zu werden. Dann lastet die Sünde noch mit aller Schwere auf diesen Menschen, und dann werden sie unweigerlich in den Abgrund hinabgezogen, denn dann stoßen sie die Liebe Gottes zurück, und dann müssen sie noch Ewigkeiten schmachten in ihrer Unkenntnis. Ihre Sündenschuld kann nicht verringert werden. Ja, sie werden zu dieser Sündenschuld noch viele irdische Sünden anhäufen, die Gott ihnen erst dann vergeben kann, wenn sie sein Gnadengeschenk annehmen. Wenn sie also überzeugt glauben können, dass die unendliche Liebe Gottes sich ihrer Sünden erbarmt hat und ihnen einen Erlöser sandte. Der Glaube daran wird bewirken, dass die Menschen ihre Sündenschuld bereuen, dass sie ihn um Vergebung bitten und sie sich seiner Gnade und Barmherzigkeit übergeben und nun also die Gnaden des Erlösungswerkes an ihm wirksam werden. Er wird zunehmen an Willensstärke und Kraft und sich nun frei machen können aus der Gewalt des Gegners von Gott. Und nur der Mensch wird von Vergebung der Sünde sprechen können, der bewusst sich unter das Kreuz Christi flüchtet, ihm seine Schuld gesteht und ihn um Erbarmen bittet. Sein Gebet wird erhört werden, seine Schuld wird ihm vergeben sein. Amen.